Eine Schwadron der SS-Kavalleriedivision steht im Angriff gegen eine bolschewistische Feldbefestigung hier im Mittelabschnitt der Ostfront. Das Peitschen der Gewehrschüsse, das Tackern der MGs, das Heulen der Granaten, dieser Lärm des Gefechts, der vorher die Luft erzittern ließ, ist seit einigen Minuten verstummt. Unheimlich diese plötzliche Stille, die keine Stille ist, nur ein Atemholen. Unsere Männer haben sich in einer Mulde gesammelt, die sie der Sicht des Feindes entzieht. Von hier aus soll der Angriff gegen die feindliche Stellung einsetzen. Der Schwadronschef hat seine Gruppenführer um sich versammelt. Dicht über die Karte gebeugt, besprechen sie die Lage. Eine Meldung muss zum Regimentsgefechtsstand gegeben werden. Der Chef ruft nach einem Melder. Aus der Gruppe der abseits stehenden Männer tritt ein Reiter hervor. Ein junger Volksdeutscher aus Ungarn. Mit derselben bedingungslosen Einsatzbereitschaft, mit der er vor wenigen Monaten seine Heimat verlassen hat, steht er auch jetzt in strammer Haltung vor seinem Chef und nimmt den Befehl entgegen. Der Obersturmführer erklärt ihm, wie wichtig diese Meldung für das ganze Unternehmen ist und dass sie unbedingt durch muss, und zwar auf dem schnellsten Wege. Und dieser Weg ist gefährlich. Das weiß der junge Reiter. Aber diese Gefahr schüchtert ihn nicht ein. Nein, stolz und mutig wird er bei dem Gedanken, dass ihm allein solch wichtiger Auftrag anvertraut ist. Als er seinen Fuchs vorm Aufsetzen den schlanken Hals streichelt, da ist es, als wolle er dieses Gefühl des Stolzes auch auf sein Pferd übertragen. Und sein Pferd versteht ihn. Im Galopp geht es die Mulde entlang. Der pulverige Schnee staubt auf wie feiner Sand. Noch immer ist Ruhe, kein Schuss fällt. Hier in der Mulde sind Reiter und Pferd noch sicher. Ist es nicht wie ein Ritt durch die Felder in der Heimat? Seine Gedanken schweifen ab, zurück zu seinem väterlichen Hof in der Batschka. Dort, zu Hause, auch diese wellige Weite, genau wie hier, und doch so ganz anders. Hier strömt diese Weite eine bedrückende Lähmung aus. Dort in der Batschka atmet pulsierendes Leben. Leben, das die aus Schwaben eingewanderten Vorväter durch Generation und Generation in den fremden Boden gesät haben, sodass er ihnen eine neue Heimat wurde. Und nun reitet er hier für diese Heimat und das Land seiner Vorfahren durch Russland. Eine wichtige Meldung in der Tasche. Jetzt muss er aus der Mulde heraus. 300 Meter über freies Gelände bis zu dem Wald dort hinten, dann ist er in Sicherheit. Kaum hat er die Mulde verlassen, da setzt ein wildes Feuer auf ihn ein. Mit Gewehr und MG schießt der Russe auf ihn. Jetzt auch Granatwerfer. Verdammt, der Bursche schießt genau. Er presst sich ganz eng an den Hals des Pferdes. Das Tier weiß, um was es geht. Die Ohren angelegt, den schönen Kopf in den schneidenden Wind gestreckt, stürmt es in rasendem Galopp über die Ebene. Noch 200 Meter. Werden wir es schaffen? Einschlag um Einschlag. Erdfetzen klatschen ihm auf den Rücken. Noch 100 Meter. Keuchend arbeiten die Lungen des Pferdes. Der Schweiß auf dem braunen Fell ist weiß gefroren. Nur noch 50 Meter und der Waldrand ist erreicht. Da saust ein Einschlag kurz vor dem Kopf des Pferdes nieder. Die berstende Granate zerreißt den Leib des Tieres. Im Stürzen hat der junge Reiter nur den einen Gedanken, die Meldung. Und nun liegt er hier im blutgefärbten Schnee und kann sich nicht bewegen. Beide Beine sind ihm zerschlagen. Schmerzen empfindet er nicht. Klar arbeitet sein Verstand. Trank sieht er zwei Kameraden auf sich zukriechen. Sie holen ihn. Vor Freude und Erregung zittern ihm die Hände, als er die Meldetasche öffnet. Nun kommt die Meldung doch durch.